Dialog 5. Was gibt es denn heute? Na ja, wie immer sonntags. Brötchen und ein Ei. Möchtest du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Ich mache noch ein Müsli. Möchtest du auch eins? Nein, danke. Aber ich hätte gerne einen Orangensaft.